Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen, meine Damen und Herren. Viele Produktionen, die Sie in diesem Jahr hören, stehen unter dem Motto Krieg und Traumata. Eine offene Reihe, die sich über das Jahr 2014 zieht, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Gräuel, das Leid, das der Krieg mit sich brachte, waren noch nicht verarbeitet. Da begann bereits der Zweite Weltkrieg, der Indochina-Krieg, der Vietnamkrieg und in Folge weitere Kriege im asiatischen, im arabischen Raum, in Afrika und auch wieder in Europa. Mittlerweile ist die Welt vernetzt, auch das kleinste Land rückt ins tägliche Bewusstsein. Die Kriegsführung ist hochtechnisiert, die Waffenherstellung ein Wirtschaftsfaktor und Deutschland steht im Ranking der Waffenexporteure an dritter Stelle. Menschen werden verletzt, getötet, gemordet. Menschen sind auf der Flucht und oft ein Leben lang traumatisiert. Die Traumatisierung verläuft über Generationen. Ein Vergessen gibt es nicht. In diesem Sinn Hommage an unsere alte Lady. Ein Hörspiel von dem Schriftsteller Karl Günther Hufnagel, der 2004 in München verstorben ist. Im Untergrund, im finsteren Unterbewusstsein unserer modernen Zivilisation leben die Schattenfiguren jüngster deutscher Geschichte fort. Das Hinablauschen in die Unterwelt, das Stimmenhören wird zum grausigen Erleben der Gegenwart, der Widerlichkeit des schönen Scheins. Im Artaud'schen Sinne ist dieses Hörspiel eine Studie der Grausamkeit, des Entsetzens, der Schamlosigkeit und die Bezeichnung Hommage im Titel Ausdruck tiefschwarzen Humors. Ich halte das nicht aus. Er hat schon wieder in die Ecke gekotzt. Du langweilst mich. Es ist meine Wohnung. Du warst nur als Erster da. Und wenn? Ich bin der Älteste. Es gibt keinen Spucknapf in diesem Loch. Soll ich auf die Straße gehen? Es gibt keine Straße. Es stinkt. Ich halte euch die Bude warm. Was dagegen? Ich rieche nichts mehr. Ja, du. Du bist die Lady. Ich habe keinen Krieg verloren. Sag das nochmal. Ich brauche mich nicht zu erinnern, weil ich keinen Krieg verloren habe. Die Weiber sind die Gewinner und die Schwulen immer die Verlierer. So kann man es sehen. Wo kommt überhaupt der Schnaps her? Schnaps gibt's beim Sieger. Und da es immer einen Sieger gibt, gibt es auch immer Schnaps. Was meinst du, suchen die Mädchen bei den Amis? Ich habe noch alle Glieder. Bei mir ist alles möglich. Vielleicht bin auch ich der Sieger. Warum versuchen wir nicht, hier rauszukommen? Dies ist die Hölle, mein Schätzchen. Da bleibt man für immer. Mich könnt ihr beiden nicht erschrecken. Da habe ich schon anderes gesehen. Dann sei zufrieden. Du bist auf der richtigen Seite. Endlich. Der Erlöser kommt erst, wenn wir total fertig sind. Dann beeil dich, du Einfallspinsel. Hast du das beim Warten gelernt? Wo warst du gleich? In Bergen-Belsen? Namen. Nichts als Namen. Das hier ist Max Keller und sonst gar nichts. Ein glücklicher Mensch. Ein Opfer eben. Jawohl. Und immer noch. Und glücklich. Weil ich nicht so verdorben bin wie ihr. Eure Geschichten. Wie ihr mich langweilt. Wir sitzen hier unter dem Land, um es zu düngen. Deshalb hast du deinen Dünnschiss. Es soll auferstehen mit Hilfe unserer Scheiße. Immer hat man erzählt, man hätte dich verbrannt vor deinem zerquetschten Bunker. Jetzt sitzt du mit einem Körper rum. Das ist so im Jenseits. Außerdem macht es keinen Spaß, alleine zu trinken. Jenseits? Jenseits? Sieht so etwa das Jenseits aus? Was machst du im Jenseits? Wo ist die Gerechtigkeit? Ich höre nur Schnaps. Habt ihr keine Frau mehr nötig, die es euch besorgt, damit ihr fröhlich ans Tagwerk geht? Du bist arbeitslos, Schatz. Es gibt nichts mehr zu tun. Nur warten. Ich habe Mac. Ich habe ihn immer geliebt. Ich meine, ich hätte ihn sonst 33 nicht gewählt. Wir beide zusammen sind erst Geschichte, Lady. Auf deinem Bauch hat sich alles abgespielt. Aber du hast nichts verstanden. Tote Männer sind einfach lächerlich. Sind sie erst tot, haben sie völlig umsonst gelebt. Ich nehme Dienste entgegen, egal woher sie kommen. Ich wäre auch mit Juden zufrieden, wenn welche da wären. Aber die sind alle im Schnaps. Irrt euch nicht. Ich bin nicht bescheiden geworden. Das nicht. Ich bin Mac. Was ist los mit dir, Lady? Ich spüre nichts von dir. Wenn du Heimat sein willst, dann musst du mich in Wallung bringen. Du hast das Blut verloren. Das ganze schöne Blut. Das kommt von der Kriegführerei. Ich habe es vorausgesagt. Am Ende erwischt es nur dich. Aber lass mich machen. Lady findet immer eine Lösung. Heimaterde. Mutterhure. Der große Traum. Haubitzen. Gas und Raketen. Da mittendurch. Und mit dem EK-1 blind im Lazarett. Dann wieder sehen. Neu sehen. Alles sehen. Und die Welt verändern. Ein Gedanke muss nur groß genug gedacht sein, um Wirklichkeit zu werden. Bleib ruhig. Jeder hat seine erogenen Zonen. Ich habe nur Prothesen. Du fasst dich hart an, Mac. Oh. Das ist die Hauptsache bei einem Mann. Oh. Ich bin nicht wählerisch. Eine Frau braucht einen Liebhaber. Oh. Sonst hört sie auf, sich zu fühlen. Was seid ihr weiter als Schmarotzer? Oh, oh. Ihr habt Teil an unserer Ewigkeit. Oh, oh, oh. Die Frau ist das einzige Wunder, das die Natur hervorgebracht hat. Die ewige Wollust. Sie hört nimmer auf. Diese Welt ist klein geworden, Lady. Aber es ist unsere. Und solange wir einen Fleck Erde haben, den wir unser nennen, ist nichts vorbei. Niederlagen sind nützlich, um aus ihnen gestärkt hervorzugehen. Das habe ich in der Kampfzeit gelernt. Dies war die letzte Niederlage. Das verspreche ich euch, Kameraden. Aus ihr werden wir uns zum Sieg erheben. Los, Gianni, gib ihm noch Schnaps. Er ist ganz der Alte. Er ist so verführerisch. Das geht in den Bauch. Ich habe ihn immer bewundert. Du? Ich habe so viel übrig für Opern. Männer sind nun mal so wie er. Er hat dich umbringen lassen. Das Leben geht weiter, Lady. Du brauchst mich nicht anzulügen. Warum sollte ich mich über meinen Mörder aufregen? Sieht er anders aus als die übrige Menschheit? Ich sage dir im Gegenteil. Darum ist es rechtens, sich mit ihm zu vertragen. Tragen, tragen, tragen, Kragen. Er befördert dich noch zu seiner Lieblingsleiche. Ach, du kleiner Kuscheliger. Meinst du, ich lasse ihn mir von dir wegnehmen? Keiner tut dir mehr was. Auf keinen Toten wird verzichtet. So oder so. Tod ist tot und wir sind wir. Geh wieder kotzen, damit es wächst draußen. Ich könnte es mit Shani versuchen. Er ist schöner als du und dankbar. Der ist noch mehr tot. Außerdem lieben Schwule ihre Heimat nicht. Wollt ihr hier wirklich raus? Es ist alles so gemütlich, seit wir tot sind. Red keinen Unsinn. Ich lebe. So habe ich es beschlossen. Früher habe ich Limonade getrunken, jetzt gibt es Schnaps. Das war die Umstellung. Es ist trotzdem langweilig. Mein Geist gehe in euch ein, denn er ist der Geist der Vergangenheit. Grüße ist immer früher. Ich bin der Erwecker. Ich will nicht. Reiß dich zusammen. Was ein Mann ist, der liebt sein Schicksal und du hast nun mal deines. Ich will nicht, ich will nicht. Er wird dir nichts tun, Gianni. Solange ich da bin, wird Mac dir nichts tun. Ich bin die, um die sich alles dreht. Ich bin die ewige Hure. Ich bin Deutschland, die Buhlschaft der Männer. Er macht mich lebendig, um mich noch einmal umzubringen. Warum erschreckst du ihn, Mac? Jetzt, wo wir nur mehr drei sind. Mach ihn dir dienstbar, dumme Kuh. Denk an dich, Lady. Denk an uns. Über den Elenden bauen wir das Neue. Mein armer Gianni. Jetzt sind wir alle ausgestoßen. Mein Deutschland hat keinen Platz mehr unter den Völkern. Ich lass dich nicht allein. Das würde dir auch kaum gelingen. Man wird seine Opfer nicht los. Wenn wir zusammenhocken, können wir es uns angenehm machen. Ich bin euer Geist und ihr seid Fleisch von meinem Fleisch. Der Erlöser kommt, dann bist du nichts mehr, dann werde ich erhoben. Ich habe vor, ihm ein Schnippchen zu schlagen. Wir stehen ohne ihn auf. Wir brechen auf und nehmen in Besitz. So gefällst du mir besser. Auch wenn es Quatsch ist, was du redest. Aber du hast immer Quatsch geredet. Ich hol uns hier raus, wie ich uns immer rausgeholt habe. Bitte nicht, Mac! Du wirst es gar nicht merken, Gianni. Dir bleibt keine Wahl. Wir lassen dich nicht verfaulen. Wir brauchen Volk. Und wer weiß, ob wir sonst noch wen finden. Trink, Gianni. Du hörst es selbst. Er darf dir nichts tun, weil er sonst keinen mehr hat. Warum kann er nie einfach da sitzen und seinen Schnaps trinken? Es könnte so friedlich sein. Lass die Hose runter und furze. Nein. Tu ihm den Gefallen, wenn er sich doch so gern erinnert. Das Spiel hatten wir doch heute schon mal. Sei lieb. Also das ist wirklich das letzte Mal. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, Flandern, mein Flandern. Es ist endlich wieder Krieg, Krieg. Ich stehe da, mich zu bewähren. Zieh die Hose hoch, du Trottel. Soll etwa dein Arsch leuchten über dem Schlachtfeld, um uns dem Feind zu verraten? Stinkt es dir nur wirklich genug? Die Batterien feuern. Leuchtkugeln verzieren den Himmel. Gas. Ich werde es zu fassen kriegen. Als Gas hat alles angefangen und durch Gas wird alles enden. Es ist Schluss, meine Freunde. Seht doch. Hört. Riecht. Schmeckt. Es liegt Gas in der Luft. Gas ist eine süße Erinnerung. Ein herrliches, ein reinigendes Gas. Da helfen keine Masken. Nehmt sie ab. Atmet ein. Füllt eure Lungen, eure schmutzigen Körper. Alles löst sich auf. Gas ist der einzige reine Stoff. Bald werdet ihr nicht mehr sein. Gas heiligt alles. Es zerstört. Es fängt von vorne an. Ich habe es geschafft, Lady. Du hast es mir nicht zugetraut. Nicht ich habe versagt, sondern du. Rede nicht. Die Geschichte wird richten. Du warst meiner nicht würdig. Es ist aus mit der Geschichte. Es ist aus, sagst du. nicht wahr? Das Gas. Als ich jung war, hat es mich geblendet. Aber ich habe wieder sehen gelernt. Ich war stärker als jedes Gift. Ich habe Befehlsgewalt, Lady. Ich setze ein. Es ist zu Ende. Du bist alt und interessierst mich nicht mehr. Du hast den Krieg verloren. Treulos, eine heruntergekommene Person. Weck nicht meine Anteilnahme. Ich habe mich verschätzt in deinem Bauch. Ich habe es gleich gewusst. Man soll sich nicht auf die Weiber verlassen. Die Männer müssen die Welt verändern. Die Schwulen sind von vornherein zum Aussterben verurteilt. War es dir nicht recht, Johnny, dass ich den Vorgang beschleunigt habe? Ich bin schuld. Ich, nur ich. Warum musst du in einem wegsterben? Das ist lästig. Da fällt einem zu viel ein. Es ist alles, wie es war, Mac. Wir könnten es von Neuem versuchen. Ich bin die Treue. Ihr trinkt zu wenig, meine Jungs. Es ist überhaupt nicht mehr gemütlich. Als ich noch die Hauswartsfrau war, von dem Puff war alles ganz anders. Ich habe mein kleines Mädchen geschaukelt und dazu jede Menge Schnaps gegurgelt. Wo ist die Kleine? War sie nicht mein Kind? Sie liegt bei den anderen Leichen. Es lohnt sich nicht, nachzuschauen. Hatte sie Merkmale? Meine Monika. Sie hat das Gas nicht überlebt, so wie Gianni nicht den Steinbruch. Die zwei Nieten gehören zusammen. Sie hängen am selben Strick. Hoppla, Mac! Hast du nie daran gedacht, dich auch aufzuhängen? Ich habe mich erschossen. Ich sage euch, Monika lebt. Sie lebt als Republik mit nackter Brust. Halte dein Schandmaul! Ich bin es, die Monika unter dem Herzen getragen hat. Seitdem bin ich fett. Es war eine leichte Geburt. Trotzdem, das Kind hat mich dick gemacht. Ach, das kleine, süße Ding. Richtig angerührt hat mich das arme Wurm. Man kann sich das nicht vorstellen, dass aus sowas mal ein ganzer Mensch wird. Ein Kindlein. Ich hatte vor, es dir zu schenken, Mac. Dir und Deutschland. Nun, ich wäre es dann auch los gewesen. Es hätte einen sinnvollen Tod gefunden. Hoffe ich doch. Das ist es, was der Mensch braucht. Einen sinnvollen Tod. Ich unterhalte mich nicht mit euch. Mit niemandem. Ich habe immer nur mich gehabt. Ich habe immer nur mich gehabt. Mac, warum beleidigst du mich? Du warst immer so ehrgeizig. Ist das nicht schön bei mir? Ich habe euch eingeladen, damit wir ein wenig feiern, als wäre alles wie früher. Los, Johnny! Wir kommen aber nicht mehr hier raus. Werde endlich ein Mann, wie deine Helden Männer waren. Außerdem haben wir nichts anderes. Was soll das? Warum tanzt Johnny? Er soll aufhören. Ich mag nicht, dass er sich immer noch rührt. Nichts ist ewig, Mac. Nicht einmal der Tod. Ich habe nichts erreicht. Ein Besäufnis in der Hölle. Es hätte schlimmer kommen können. Prost, Johnny. Prost, Lady. Ist da nicht Valhall? Wir werden jedem Ansturm standhalten. Es rührt sich nichts. Wir werden untergehen. Zu spät. Feigling. Wir sind unser eigenes Schicksal. Wenn ich sage, dass wir untergehen, dann gehen wir unter. Du machst einen Helden aus mir? Das würde mir schon gefallen. Meine Sturmabteilung. Ich habe mich nie alleine herumgeschlagen. Ich bin nur mehr der Schatten meiner selbst. Weil ihr mich verraten habt. Ein Volk ist unersättlich. Was braucht es Kerle wie dich? Es braucht Bares. Immer Bares, mein Kleiner. Sonst geht nicht. Zieh den Rock runter. Du stinkst nach Dollar. Na, was soll's. Alles stinkt. Jeder Freie auch. Erst kaufen die Kerle uns ein, versprechen uns den Himmel auf Erden. Dann wollen sie noch was rauskriegen. Von wem ist deine Tochter Monika? Die ist vom Kaiser. Vom Kaiser? Das ist lustig. Vom Kaiser. Dazu ist sie zu jung. Spielt er seine Rolle? Es hört sich schön an. Alles Betrug, Gianni. Du weißt es am besten. Ich brauche mehr Schnaps. Schnaps! Ich werde Gott bitten, euch ein neues Mal umbringen zu dürfen. Ja, trink, Mac. Es schmeckt. Nicht wahr? Man hat deine Toten ausgepresst und einen Schnaps daraus gebrannt. Nun müssen wir ihn trinken, den Schnaps. Trinken den Schnaps. Mich. Ich besaufe mich an mir selber. Und du hast jetzt noch deinen Nutzen davon. Welch ein Körper. Welche Kraft. Sie will heraus. Es ist nicht zu Ende mit dir, Mac, solange du so husten kannst. Hilf mir. Ich habe nur Limonade getrunken. Ich will meine Limonade. Ich bin frisch geboren. Ba, ba, ba, ma, ma, ma. Deutschland ist ewig. Ich wachse, Gianni Papi, ich wachse durch die Erde. Lady Mutti, die Häuser sind eingestürzt. Es blüht aus den Ruinen. Gianni Papi, das neue Reich. Du, ich habe nur dich. Er ist durchgedreht. Er hält mich für die Leibstandarte. Zier dich nicht, wie er nach dir grapscht. Unser Junge. Ganz groß wirst du werden, bis der Keller zu klein sein wird für dich, für uns. Du wirst die Decke heben und wir werden Himmel sehen. Unglaublich viel Himmel, dass wir nicht mehr wissen, wohin mit den Augen. Weißt du, Mutter, sag mir, was du weißt. Alles, mein Kleiner. Aber jetzt bist du noch zu jung, es zu verstehen. Warte, bis es soweit ist, bis du den Keller öffnest. Es wird gut werden. Alles wird gut. Ich brauche den Saft von Gianni. Uns kann man nicht mehr fressen. Das ist alles. Wir sind nur Geist. Sein Geist. Ist das nicht wunderbar? Ich bin Geist, Geist, Geist. Ich bin selig. Die Schweine lassen mich verkommen. Mein Kleinerle, ich bin da. Deine Mami ist da. Ich geb dir zu trinken. Hilfe! Sie vergiftet mich, Gianni. Gianni! Die Milch von Leichen ist tödlich. Du bist doch tot. Du kannst dich nicht wehren, kleiner Mac. Du musst tun, was Mami will. Gianni! Du musst dich bei ihr bedienen. Seit wann bist du schwul? Ich war immer schwul. Ich brauche die Kraft von 1000 Männern. Ich werde erblühen, Gianni. Ich verspreche es euch. Ich hole uns raus. Es ist möglich, dass er recht hat. Von vorne. Alles von vorne. Ausrichten! Wir formieren uns zum Sturm! Die Decke wird uns nicht zurückhalten. Ich riskiere es mit ihm. Ich finde es hier nicht schlechter als in Belsen. Eher günstiger. Er redet von Belsen. Du musst immer übertreiben. Du siehst doch, dass es ganz harmlos ist. Ich verspreche euch, ihr kommt nach Mauthausen. Na also, Gianni, hörst du? Ich soll hier raus, um Steine zu schleppen? Immer noch besser als nichts. Leben. Wisst ihr denn nicht mehr, was Leben ist? Nein. Lüg nicht. Du machst alles kaputt. Du verstörst ihn. Plötzlich mag er nicht mehr. Er allein würde es schaffen. Die Milch von der Lady Mac. Vielleicht schadet sie dir nichts. Du kannst es nochmal probieren. Wo deine Mutti ist, ist deine Heimat. Du bist so breit. Und schön. Und groß. Gurgel ein wenig Schnaps nach. Sonst wird es dir schlecht. Muttermilch und Leichenbrand. Das ist die Mischung. Du bist klug, Gianni. Vielleicht zu klug. Er fängt schon wieder an. Wieso denn? Er braucht uns. Ohne uns kann er gar nichts. Unsinn. Ich brauche kein Volk. Nur die Heimat. Das Volk schaffe ich mir selbst. Ich bring ihn groß. Er wird eine prächtige Zukunft. Wir haben den Schrecken gebrochen. Für uns war es ein großer Sieg. Wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt. Er kann nicht mehr. Weiter, du Madensack! Morgenröte. Wo ist die Morgenröte? Er wird pervers. Hau ihm eine aufs Maul. Du bist die Mutter. Man kann ihm nicht alles durchgehen lassen. Ich bin fruchtbar. Ein toter Führer hat einen Schuss. Gar nichts hast du. Du willst abhauen, ohne zu bezahlen, du verdammter Hurenbock. Meinst du, ich mach die Sauerei für Gotteslohn? Gotteslohn? Wir haben Gotteslohn. Na klar haben wir Gotteslohn. Sonst säßen wir nicht in dem Mist hier. Aber er soll sich nicht darauf hinausreden. Wir machen seinen Quatsch mit und er bringt uns raus. So ist es ausgemacht. Lady, jetzt fängst du zu spinnen an. Es ist nur Zeitvertreib, was wir machen. Er ist so tot wie wir. Schnauze. Es war ein gutes Spiel. Aber ihr müsst ja immer nachdenken. Wenn ihr durchgehalten hättet, wäre es ernst geworden. Jedes Spiel wird einmal ernst. Und von dir lasse ich mich nicht so anreden. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Wir sind nicht tot, Gianni. Wir waren nie tot. Denn Deutschland lebt. Solange ich rede, lebt Deutschland. Hat es jemals anders gelebt? Deutschland lebt. Und Bayern? Bayern lebt auch. Und Bergen-Belsen? Bergen-Belsen lebt auch. Und der Höss? Wieso der Höss? Der genauso. Und ich, Mac? Du nicht, Gianni. Denn dich habe ich umgebracht. Irgendwie muss es früher wunderbar gewesen sein, als das noch möglich war. Wir sind noch im Bunker. Wir haben die Befehlsgewalt. Ihr Schweine habt mich in die Irre geführt. Ich bin auf dem Kommandostand. Ihr habt mich betrogen. Nichts hat mich geändert. Die Wolfsschanze. Ich befehle. Ich gruppiere. Ich schicke hin und her. Ich schiebe vor und zurück. Hunderttausende schicke ich. Millionen. Ich bewege. Halt mich fest, Lady, damit ich aufrecht stehe. Niemand darf merken, dass ich betrunken bin. Nichts darf man der Masse weniger zeigen als Schwäche. Warum hast du dich so verändert, Eva? Ich habe dich hübscher in Erinnerung. Meg, mein Lieber. Eva, ich will mein Deutschland. Ich will dich. Oh, mach, Meg, bitte. Wir schaffen es wieder. Oh, Meg. Es ist mir egal, wie du es willst, aber du zahlst zuerst. Du hast bereits ein Ziel. Ich habe dich mit deinem Ziel bezahlt. Verdammte Sau. Du musst dich drauf verlassen, dass es in ihm wächst. Er war immer ein Naturwunder. Nein, nein. Es ekelt mich vor euch. Gerechtigkeit. Wo bleibt die Vorsehung? Meine Vorsehung hat mich verlassen. Meine Vorsehung ist mein Bein. Ich habe zwei Beine. Ich habe die Vorsehung zum Aussuchen. Ihr Narren, ich stehe auf zwei Beinen. Der Führer steht auf seiner Vorsehung. Er tritt mit der linken und der rechten auf. Links, rechts, links, rechts, links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, Wir links und ein Lied. Links, links, links, ein Lied. Drei, vier. Es fällt mir keins mehr ein. Ich sing meins nochmal. Vielleicht erfrischt es dich. Da, da, da, da, da. Da, da, da. Schütte. Wir machen es ohne Gesang. Ihr werdet sehen, es klappt. Ruhe. Absolute Ruhe. Wir Nationalsozialisten befinden uns in Übereinstimmung mit dem Naturgesetz. Ich danke dir, Gianni. Du hast mich erinnert. Wir Nationalsozialisten sind jedoch kein Naturwunder. Wir sind das Wunder der Natur. Bravo, Mac, bravo. Das hast du herrlich gesagt. Was Natur ist, kann nur Recht haben. Wir Nationalsozialisten sind darum immer da, immerwährend. Wir sind ewig. Mac! Die Natur erneuert sich. Die Natur erneuert sich immer wieder. Die unvergängliche Natur saugt neue Kraft. Sie schläft im Winter. Wir haben nichts weiter als Winter, meine Lieben. Keine Panik. Und wenn ich nicht will? Du musst leben, Gianni. Jeder muss leben. Was kann er dagegen tun, wenn er zur Welt gekommen ist? Ich befördere euch zur Welt. Du sagst doch immer, ich bin wieder die Natur. Naturwidrig. Bin ich wirklich so wertvoll? Schnauze. Wir entscheiden später darüber. Wehrt euch doch, ihr Schweine! Ruhig, Gianni. Es wird alles werden. Aber wenn du willst, wir lassen dich zurück. Nein! Du bist bereit, noch einmal zu sterben. Nur, wenn ihr mich mitnehmt. Denk nicht zurück, Gianni. Vorwärts mit Mac! Evchen, mein Evchen, ich habe es gewusst. Keine Ausreden, Mac. Du hast deine Geliebte wieder. Sturm! Decken! Vorwärts! Warte doch einen Augenblick. Wohin? Ihm nach! Licht. Ich sehe Licht. Die Hauptstadt brennt. Der Weg ist klar. Der Sieg ist unser. Wir danken dir, oh Mac. Es gibt nur Größe und keine Schuld. Die Größe ist schuldlos. Sie schreitet dahin. Wie wir, Mac, wie wir. Die Welt. Die neue Welt! Das Mädchen her. Sollen wir es behalten? Unser Engel. Psst. Monika schläft. Wie schön sie ist. So jung. So schön. Sie ist ein Zeichen. Sie kommt von draußen. Lebt sie noch? Kein Zweifel. Sie hat gewagt zu leben, als ich schon tot war. Nimm die Finger weg. Es ist mir, als wäre sie mir bekannt. Es kann nicht lange her sein. Hab keine Angst, Kindchen. Sie merkt gar nicht, dass sie bei mir ist. Wir wären schon, wer weiß wo, wenn du dich nicht aufhalten ließest. Mitleid von der Stange. So unschuldig, so rein. Immer passiert was Neues bei uns. Geile Böcke, habt ihr nichts mehr zu saufen, ihr Kerle? Vielleicht sind wir doch schon raus. Wir sind raus aus dem Keller. Nicht wahr? Wir haben sie vorgefunden. Wo ist der Himmel, Lady? Ihr verstellt mir den Blick. Wir fangen wieder an. Na klar, schau dich um hier. Ich glaube nicht an Verrat. Es wäre schlimm, wenn mein Volk mich verraten hätte. Verflucht. So gesund wiederzukommen wie die da. Kennst du sie wirklich, Lady? Es ist die Umwandlung, ihr Dummköpfe. Der Schnaps verfestigt sich im Magen. Wir erbrechen die Toten. Es ist der Kreislauf. Lady hat recht, Johnny. Die Reinkarnation. Nicht schon wieder. Einmal muss es aufhören. Ich will nicht mehr. Es ist unser Haus. Verlass dich auf mich, Johnny. Es bleibt alles unverändert. Die Kraft unseres Willens. Du führst ein feines Haus, Lady. Und ich sorge für Ordnung. Dein Kind wird es vorfinden, wie wir es gewohnt sind. Wirst du sie mir noch einmal schenken? Du weißt doch, dass alles, was mein ist, dir gehört. Schenkst du wirklich dein Kind dem Führer? Schon wieder? Mein armes Kleines, mein süßes Kleines, hab keine Angst, mein Tollpatsch. Niemand darf dir mir etwas tun. Niemand kann dir noch etwas tun. Du bist gerettet, mein Kind. Du bist bei deiner Mutter, die alles weiß. Warum bist du so spät gekommen? Wir haben auf dich gewartet. Wir haben keine Ahnung von ihr gehabt. Es war doch aus. Red nicht kariert. Aus ist das Gegenteil von nicht aus. Nicht aus gibt es nicht. Also auch nicht aus. Wir müssen uns eine neue Sprache ausdenken, die allen Erwartungen standhält. Weg endlich das Mädchen. Oh, meine Monika. Nein, nein, fürchte dich nicht. Wir haben eine Saufparty. Die können nicht mehr. Die sind so tot wie du. Ja, mein Kleines, mach die Augen auf. Schau sie dir an. Welchen willst du haben, meine Süße? Du musst sie nur zu nehmen lernen. Sie bewegt sich. Weg, du Idiot! Monika bewegt sich. Lady, Lady, es fängt wieder an. Monika, meine Monika. Ich bin da. Schau, Monika, ich bin da. Du? Ich bin deine Hoffnung. Du hast mich gefunden. Sie glaubt dir nicht? Wir sind durch Erniedrigungen gegangen. Sie haben uns nicht geschändet. Sie haben uns stärker gemacht. Deutschland, erwache! Deutschland, erwache! Hast du mich verraten? Monika, hast du? Alle Weiber haben es mit den Juden gehabt. Der Sieg, Monika, der Sieg. Siehst du ihn nicht? Spürst du ihn nicht? Den Sieg, unseren Sieg. Welch ein Wort. Endlich. Der Endsieg. Meine Tochter und ich waren immer die Bräute der Sieger. Steh auf, mein Kind. Es täte deiner Mutter gut, dich triumphieren zu sehen. Triumphieren? Was? Wie? Der Verrat, Lady. Es war der Verrat, der uns beinahe besiegt hätte. Meinst du, es ist wahr, Lady? Ist es wahr? Sie ist das kleine Miststück, das mich überlebt hat. Hat sie gewagt, es weiterzutreiben, noch nachdem ich mich erschossen hatte? Du dich erschossen? Ha, ha, ha. Lass ich nicht lachen. Es ist eine geschichtliche Tatsache. Genauso bekackt. Mach keine Witze. Unsere Ausscheidungen sind das Einzige, was man uns gelassen hat. Man war gnädig mit uns. Man hat uns zurückversetzt ins anale Alter. Alles liegt vor uns. Ich lass mir die Hölle nicht vermiesen. Also, wo ist der Schnaps? Sie redet ganz normal. 1000 Jahre spielen keine Rolle mehr. Wir planen für länger. Mein Kind verlangt nach Schnaps, hört ihr nicht? Hochzeit, hohe Zeit meines Volkes. Frühling, Lady. Es kommt alles wieder zusammen. Die Opfer richten die Feier aus. Sie ist schön, sie ist so schön. Mac, du darfst mir nichts mehr tun. Ich bin ein Mann, ich fühle, dass ich ein Mann bin. Es ist soweit, Mac. Es hat ihm die rechte Frau gefehlt. In Zukunft musst du deine Steine alleine tragen. Die Juden sind weg. Und Schwule gibt es auch nicht mehr. Womöglich findest du noch einen Zigeuner, der dir hilft. Oder einen Bibelforscher. Die deutsche Frau ist verführbar. Deshalb haben wir Gesetze erlassen. Sie gelten noch. Gesetze stecken im Kopf und gelten immer. Neger, Juden und Schwule. Wir haben unsere Frauen zu schützen. Ich habe nie einen Unterschied gemacht bei der Kundschaft. Das ist Geschäftsprinzip. Ein Volk von Weibern hat mich verraten. Du musst wissen, Monika, er hat den Krieg verloren. Alle sagen, er allein. Allmählich glaubt das selber. Und den soll ich heiraten? Du bist auch seine Tochter. An was bin ich gestorben? An ihm. Wir werden alles zusammenfügen. Wir sind sehr einig. Er ist der Führer, Monika. Willst du den Führer noch einmal verraten? Was mit den Amis? Nicht besser, Mutter. Ich werde euch vernichten. Ich werde austilgen. Ich schwöre bei der Vorsehung. Ich werde die Hölle vertilgen. Ich werde den Himmel verbrennen. Euch! Ich werde allein übrig bleiben. Allein! Es wird keiner mehr da sein, mich zu verraten. Ich will das Werk vollenden. Ich bin angetreten, mein Werk zu vollenden. Wer sich mir in den Weg stellt, wird ausradiert. Hermann, deine Flugzeuge! Er steht auf seinen Gräbern. Er lebt ganz in der Vergangenheit. Er ist so niedlich. Dann mag ich ihn am liebsten. Wie, Mac, ein Mann gibt nicht auf. Triumph! Ich habe dir das Großkreuz verliehen. Ich habe das Großkreuz eigens für dich erfunden. Keiner hat es sonst erhalten. Ich habe es nur dir verliehen, Hermann, und das Mutterkreuz. Und nun verrätst auch du mich. Sie ist nicht Hermann, sie ist Lady. Lady? Du warst schon immer zu fett. Man soll fetten Menschen nicht trauen, dünnen auch nicht. Sie sind alle ehrgeizig, nur für sich, nicht für mich, für Mac, nicht für Mac. Mac! Mein großer Mac, du blödes Schicksal. Was soll ich ohne Führer? Ich weiß nicht, wohin ich gehöre. Wenn du willst, gehe ich in den Generalstab. Dann müssen andere ins KZ. Glaubst du an das Werk, Gianni? Ist dein Glaube fanatisch? Ich bin ein Mann, Mac. Ein Held. Frauen glauben an kein Werk. Die tragen immer Kinder herum. Das ist alles. Und die missraten dann. Missratene Kinder, Gianni. Ich liebe Menschen, Mac. Aber ich trete sie dir ab. Alle. Mach mit ihnen, was du willst, um der Zukunft willen. Bring die Flasche her, du Jammerlappen. Monika, meine Monika, warum hast du mich überlebt? Du hättest deinen Vater nicht enttäuschen sollen. Du hättest sterben können, wie eine Deutsche stirbt. Durch Selbstmord. Ich habe darauf gewartet, dass du wiederkommst. Schilt sie nicht. Sie hat sich ein Gewissen gemacht und für Dauer gesorgt. Bist du wirklich meine kleine Monika? Besorg es ihr, Mac. Lady, fang an, das Fest auszurichten. Tut was für mein Herz, Kinder. Was bin ich gerührt? Ein Hurenkind ist stolz, meine Herren. Es spielt die erste Geige. Ihr kauft es nur auf Zeit. Komm, Gianni, her zu mir. Die Volksgemeinschaft, fürchte dich nicht. Ich habe noch einen Schwanz zu vernichten. Ich werde alles vernichten, was ich vergessen habe. Ich habe vielen Kanzlern gedient und bin doch reingeblieben, Vater. Mach Schluss, Vater. Das ist die Liebe, wenn es nichts gibt nach einem. Du hast es einmal versucht, nun versprichst du es mir wieder. Ein Hurenkind ist rein. Es tut alles nur für Geld. Die Liebe bleibt in der Familie. Der Inzest ist die Lust, die nichts versteckt. Die Lust am Untergang, nicht wahr, mein Alter? Der Inzest ist die Sünde des Selbstmords. Du hast die Kugel im Kopf. Töte nun auch mich, deine Tochter. Das Paar aus Ewigkeit gemacht. Die Hure und ihr Macker. Das ist Glück, das keinen schert. Mac, oh alter Mac, ich will dich. Ich bin treu, denn es ist das Ende. Der letzte Rausch, Mac. Du musst Vorlieb nehmen mit ihr. Es ist keine andere weit und breit. Ob sie nun treu ist oder nicht. Noch einmal auf die Pauke hauen und dann in Treue fest. Halt du das Maul. Das Ende bestimmen die Mütter. Noch ist es heiter. Du bist stattlich, Mac. Noch ist dein Glück klein. Du solltest dich nicht schämen, Ahnherr, unbesiegter Vater. Das Bordell ist allgemein geworden. Du hast recht behalten. Du bist der, der aufersteht. Die Stunden sind bezahlt. Dein Volk ist deine Frau. Dein Volk ist erwacht. Zeige dich ihm. Fass mich an, Mac. Es wird dich frisch machen, in meinen Grind zu greifen. Du hast gezahlt, indem du sie gezeugt hast. Sie ist meine Brut. Schau ihn an, Monika. Er ist das Kerlchen, das Schicksal macht. Der ist nur er selber, weil er mich begriffen hat, die alte Lady und ihr Gesetz. Zeugen, Zeugen, Zeugen, hab Vertrauen in die Natur. Ich brauche Ruhe! Schlaf, nicht euer Geplärre. Psst. Komm, mein Mac, Väterchen, sie schauen uns zu. Dem Schwulen zeigen wir Glück. Hab dein Deutschland lieb. Es wird dir danken. Meg, sie hat keine Haut unter dem Hemd. Man hat sie ihr abgebrannt. Ihre Pusteln sind Krematorien. Sie rauchen. Du wirst daran ersticken. Was soll hier rauchen? Dollars ersticken jedes Feuer. Man hat Monika geschlachtet und ihr die Haut abgezogen. Deutschland gibt es nicht mehr. Sie legt dich rein mit ihrer neuen Haut aus Papier, die geliehen ist. Wenn du sie anfasst, raschelt sie. Du bist verrückt, Schatz. Wozu brauche ich eine Haut? Ich habe mich selber geschlachtet. Ich bin zivilisiert. Nichts fällt mir auf. Ich bin die Jungfrau mit dem nackten Herzen. Meine Eingeweide sind offene Gruben. Ich habe Milliarden von Dollars gebraucht, sie zu stopfen. Blut. Blut. Nichts Blut, du Narr. Da ist kein Blut, da ist nichts. Leer, alles. Ist Germania etwa nicht tot und bin ich nicht ihre Tochter und deine? Ströme von Blut. Die Jungfrau blutet. Mein Deutschland blutet noch. Es ist nur der Dünnschiss von eurem Schnaps. Blut. Die Erinnerung ist Blut. Welch eine Erinnerung. Blut aus den Wunden der Krieger. Vergangenheit, Monika. Blut aus den zerschlagenen Köpfen der Säuglinge. Du bist die ganze Vergangenheit. Du bist das Schlachtfeld des Lebens. Ein einziger triumphiert nur. Ich, Mac, fliege darüber hin zur Besichtigung. Der fiesele Storch wirft den Motor an, Gianni. Und von dir habe ich mich umbringen lassen, du Madensack. Aber es tut mir nicht mal leid. Was hält einen Schwulen schon am Leben? Da habt ihr Pech gehabt, ihr Nazis. Aber ich bin deine Angst, Mac. Deine dumme Angst. Endlich habe ich so weit gebracht wie du. Ich bin hier und bei Lady, bei deiner Lady, ich bin deine Vergangenheit, nur ich. Ich bin die einzige Leiche, die dir zur Verfügung steht. Kein Flugkapitän, Mac, nur ich. Ich bin dein fieseler Storch. Du bist blind. Ich mache die Bilder für dich. Ich allein. Dein letzter Toter. Wir haben Gianni ausgeschieden. Wie Mac, wir haben ihn aus dem Volkskörper entfernt, ein für allemal. Du bist vollkommen, Monika, denn ich habe dich gemacht. Ich bin, wie du mich gewollt hast, rein und teuer. Sie soll das Hemd ausziehen. Zieh dich aus, du Niggerhure, du Besatzungskind. Was machen schon die paar Russen, die paar Marokkaner? Sie wäscht sich schließlich. Tu, was er sagt. Nein. Nein, Mac, nein. Du musst deinem Volk vertrauen. Du kannst dir kein anderes suchen. Ich bin deine Liebe. Ich bin dein Mädchen. Mein Volk hat sich als schwach erwiesen. Wann hast du mir genügt? Ich habe mich schrecklich getäuscht. Ich hatte keine Wahl, Mac. Du hast mich verlassen. Nun hast du mich wieder. Keine Faxen zum Knutschen, ist es zu spät. Wir haben nur mehr die Ewigkeit und die ist ein Augenblick. Ich werde dich zufriedenstellen für alle Zeiten. Mann, Mac, du hast sie wieder. Unser Volk wird sich erheben. Komm hierher, Mac. Tu den Schwur. Es beginnt. Wir haben Januar. Ich schwöre. Gianni, Monika. Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! Volksgenossen! Schwöre! bei meinen toten Helden. Bei deinen toten Opfern. Es gibt keine Opfer mehr. Es gibt nur den Profit. Es gibt nur Bundesbürger. Es gibt nur uns. Wir schwören. Wir schwören. Was nun, Lady? Dass ihr mich immer ehren werdet. Dass wir dich immer ehren werden. Und Heinrich. Und Josef. Wir gedenken. Heinrich hat dich auch verraten. Nur die Opfer bleiben treu. Kunststück. Aber Josef. Wir gedenken. Josef! Des Einzigen! Und Eva? Eva? Bin jetzt ich. Na also, du hast sie da. Wir brauchen ihrer nicht zu gedenken. Wir gedenken aller deutschen Frauen und deutschen Männer, die ihr Leben gelassen haben für das Vaterland. Und für dich. Wir gedenken aller Deutschen. Nicht genug. Wir gedenken aller, die für die Reinheit Deutschlands ihr Leben hingeopfert haben. Wir gedenken der Schwulen, der Juden, der Zigeuner, der Idioten, der Polen, der Russen. Sind sie alle für mich gestorben? Alle, Mac. Für dich und Monika. Warum? Es musste sein, Mac. Du hast es so gesagt. Ist das wahr, Lady? Ich erinnere mich nicht. Aber ich mich. Jawohl. Es sind welche übrig geblieben. Sie haben mich um ihr Leben betrogen. Millionen haben mich in meiner letzten Stunde hereingelegt. Du musst dich damit abfinden, Mac. Das nächste Mal machen wir es gründlicher. Vielleicht kann man auch noch die Leichen entfernen. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Alle müssen dran glauben! Diesmal ich, ihr, alle! Endlich, Mac! Endlich! Das ist der Ruhm! Du hast es erreicht! Er hat noch nicht geschworen, Mutter. Wir verlassen uns nicht noch einmal auf Mac. Dann hocken wir wieder im Ami-Bett und er sonnt sich in seiner Ewigkeit. Lass ihm den Ruhm. Wir zählen inzwischen die Dollars von dir. Das Fest! Ich will ein Fest! Mac will ein Fest! Das Richtfest! Das Richtfest unseres neuen Deutschland! Gebt mir eure Hände, Kinder. Du nicht, Johnny. Ich garantiere euch die Zukunft. Schwöre bei meinem Leib. Ich segne dich, mein Kind, ob deiner Erniedrigung. Ich werde dich aus Schmutz und Elend befreien. Schwöre. Ich schwöre, die Schmach von meinem Volk zu nehmen. Der Versailler Vertrag. Du verwechselst wieder die Zeiten, Mac. So kann ich dir meine Tochter nicht anvertrauen. Die Erniedrigung, die Schande der Fremdherrschaft. Ich werde dich zum Selbstbestimmungsrecht der Völker führen. Was den Kaffern recht ist, soll den Deutschen billig sein. Österreich, du meine Heimat. Umarmt euch. Der Profit macht uns alle zu Bundesbürgern. Aber das ist nicht genug für ein Menschenleben. So kann ich meine Tochter nicht vegetieren lassen. Ich werde ihr einen geachteten Platz verschaffen. Es wird keiner mehr für sie bieten, denn es ist aus. Ihre Furunkeln sind rauchende Krematorien. Sie hat das Gift ausgeschieden. Sie ist geheilt. Was willst du mit der Ruine? Lag Deutschland nicht schon einmal am Boden? Man muss sich die Zeit vertreiben. Der neue Anlauf ist fällig. Magst du, meine Tochter, diesen Leichnam hier zum Mann? Ich will. Ich will! Dann lasst uns beten. Johnny, mein Kleiner, wir brauchen dich als Zeugen. Das Glück wird mildtätig sein. Die neue Zeit. Das ist die Gemeinschaft aller Menschen. Gleich welcher Hautfarbe, welchen Geschlechts und welcher Abart. Die Gemeinschaft aller Menschen. Die Gemeinschaft aller Menschen. Lass mich auf deine Schultern, Mutter. So. Wir wollen den totalen Frieden. Wir wollen den totalen Gewinn. Wollt ihr? Wir wollen. Ein Friedensfest. Du drückst mich. Es tut weh. Dank, Mutter. Große Mutter, deine Tochter dankt dir für die Schmerzen. Der Frieden ist faul, Mac. Da modern meine Knochen drin. Das kann nicht gut gehen. Der Frieden ist, wie er immer ist, über Gräbern. Frieden. Prost. Auf Mutter. Auf Mac. Auf die Gerechtigkeit. Wir haben ein neues Reich aus dem Geist der Toten geschaffen. Ich besteige die Lady. Weingeist, Leichenbrand, Seligkeit. Frühling. Deutschland, Deutsch, Deutschland, Deutschland, Deutsch, Deutschland. Heißt das so? Ist egal, wie es heißt. Mein Land, mein Volk. Deutschland, Deutschland. Ich kann nicht mehr. Ihr seid zu fett. Alles immer auf mir. Alles endet einmal. Nur Deutschland bleibt bestehen. Sei nicht so eingebildet. Schau dich lieber um. Ich kann nicht mehr kotzen, Mac. Ich bringe beim besten Willen nichts mehr raus. Steck den Finger rein, Gianni. Würge, würge. Zukunft, Vollkommenheit, Zukunft. Lady, friss mir aus der Hand. Ich habe die Nazis überlebt. Die Schweinereien später. Erst der Sieg. Stütz mich, Mac. Ich kann nicht mehr. Deine Lady ist müde. Steig auf, Mac. Oh, Mac. Gib der Hure die Spur. Ja, so. Die Luft soll blühen von Leben. Mutter, du alte Schlampe. Deutschland darf nicht untergehen. Wir brauchen den Frieden. Den Frieden, die friedliche Entwicklung. Sitzt ihr bequem auf mir? Wir werden Mutter jung pflegen. Das Alte muss weg. Ich opfere mich gern für euch auf. Wir sind vier. Wir sind das vierte Reich und doch das erste. Ein einziges Mal nur noch, Lady. Einziges Mal würde genügen. Ein Schritt so nahe vom Ziel. Oh, warum immer so nahe vom Ziel? Lass uns nicht im Stich, Mutter. Wie sollen wir den Weg finden ohne deine Erfahrung? Wir brauchen die Jahrtausende. Lady, Lady, dein Gianni reitet auf dir. Wir schaffen die Last. Du schändest Germania. Die heiligen Barden werden dich erwürgen. Mac, Mac, ich bin auch noch da. Deine verrottete Republik. Gnade, mein Führer, Gnade. Ich habe genug gestorben. Die neue Zeit. Unsere neue Zeit. Der Frieden. Ich räume auf mit euch allen. Mutter, geliebte Mutter, komm. Du hast die Macht zu einen. Einigkeit und Recht. Und Freiheit. Mein Gott, sie hat es gelernt. Unsere Lady. Große alte Mutter. Unsere große alte Mutter darf nicht sterben. Warum sollte sie auch? Fühlen wir uns wohl. Alle fühlen wir uns wohl. Danke, Kinder. Ihr habt es gut gemacht. Danke. Sie hörten Hommage an unsere alte Lady, ein Hörspiel von Karl Günther Hufnagel. Mit Christa Berndl, Hilmann Thörte, Heino Ferch und Dörte Lisewski. Komposition FM-Einheit Einstürzende Neubauten, Regie Ulrich Heising. Produktion Senderfreies Berlin 1991.